Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 516, an Schiller. Der Prolog ist geraten, wie er angelegt war. Ich habe eine sehr große Freude daran und danke Ihnen tausendmal. Ich habe ihn nur erst einige Mal durchgelesen, um mich von dem Ganzen recht zu penetrieren, und noch kann ich nicht bestimmen, was vielleicht wegzulassen wäre und ob ich nicht wegen des Theatereffekts noch hier und da einen kleinen Pinselstrich aufhöhen würde. Morgen Abend mit den Botenfrauen sollen Sie meine Edition erhalten. Können Sie den Druck noch so lange aufschieben, so wird es gut sein, damit wir einerlei Lesart haben. Montag soll er gleich nach Stuttgart. Es tut mir nur leid, dass ich ihn nicht selbst sprechen kann, doch wenn sich Voß hält wie unsere andern beim Vorspiel, so können wir zufrieden sein. Leisring, Weihrauch und Heide deklamieren die gereimten Verse, als wenn sie ihr Lebtag nichts anders getan hätten. Besonders hat Heide gegen den Schluss einige Perioden deklamiert, wie ich's auf dem deutschen Theater noch gar nicht gehört habe. Nach dieser guten Nachricht muss ich aber leider anzeigen, dass es mir unmöglich war, auch nur eine Zeile zu unserem Zwecke beizutragen. Deswegen schicke ich einen Band des Pater Abraham, der Sie gewiss gleich zu der Kapuzinerpredigt begeistern wird. So wäre zum Exempel das Rabengras als Schlussformel in Genasts Munde vielleicht höchst erbaulich. Siehe die gezeichnete Seite, Pagina 77. Es ist übrigens ein so reicher Schatz, der die höchste Stimmung mit sich führt. Das Anfangslied bring ich auch nicht zustande, habe aber etwas Schickliches dafür zu substituieren. Das kann alles bei den folgenden Repräsentationen nachgebracht werden, wie überhaupt das Stück fordert, dass immer etwas Neues und Veränderliches darin vorkommt, damit bei folgenden Repräsentationen sich niemand orientieren könne. Leben Sie indessen recht wohl, Sie erfahren nun bald den Tag, an dem ich Ihre Ankunft wünsche. Bis jetzt geht es noch sehr bunt zu. Grüßen Sie Ihre liebe Frau. Weimar, am 5. Oktober 1798. G.